1. Dieser Psalm, ein Maskil Davids, entstand, als sich in einer Hole aufhielt und ein Gebet sprach. 2. Mit lauter Stimm ruf ich zum Herrn und flehe in inständigem Hilfen. 3. Ich lege mein Klage und mein gesamte Notefen vor ihm dar. 4. Obwohl mein Geist in mir mutlos word, kennst du meinen Weg genau, denn auf dem Pfad, den ich beschreiten muss, haben ander mir heimlich ein Falle gestellt. 5. Ich schau mich hem, doch niemand erkennt mich oder kommt sich an mich, es gibt keinen Ort der Zuflucht mehr für mich. 6. Die Schaub ruf ich zu dir, Herr, und erkläre, du bist mein Zuflucht und mein Anteil im Land der Lebenden. 7. Hör auf mein flehentliches Bitten, denn ich bin extrem geschwacht, erret mir von meinen Verfolgen, das mir übermächtig sind. 8. Befrei mir aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preisen kann, die gerechten werden sich an mir versammeln, sobald du mir dein Güter weist.